Von welchen Gütern bleiben die Exkommunizierten ausgeschlossen? Die Exkommunizierten bleiben ausgeschlossen von den öffentlichen Gebeten, von den Sakramenten, von den Ablässen und vom kirchlichen Begräbnis. Ja, das Besondere. Sie haben keinen Anteil an den öffentlichen Gebeten, zu den Sakramenten können sie sowieso nicht, aber auch Ablässe, das heißt kirchliche Begräbnis, können sie nicht erlangen.